Hallo, hallo, hallo. Hallo, ja? Hey, Hey, hast du gerade, Peter. hey, Peter. Jean-Paul, hast du gerade einen Moment, hast du gerade eine halbe Stunde Zeit? Ja, halbes Stündchen müsste ich haben. Ja, oder ist gerade schlecht, weil sonst ruhig wäre. Ich will nur kurz eine halbe Stunde mit dir reden und das dann im Internet veröffentlichen. Ach so, ein Podcast. Ja. Okay. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Oh, jedes Mal ein Ohrwurm. Den ganzen Tag geht es mir dann nicht raus aus dem Kopf, dieses Intro. Dieses Miau oder was? Toll. Ja. Ja. Ja, herzlich Ja. willkommen in der Katzenwäsche-Schaumbad. Ein Produkt des Schaumbads. Unser neues, cooles Format für euch, Hippe, Teens, Twents, wie sagt man da eigentlich dann? Thirds? Weiß ich nicht. Forties? Senioren. Fifteens? Fifties und Sixties und Wir haben danach hört keine uns keiner mehr. Höhere über 20. Okay, wir haben keine Hörer über 20. Yo, Kids, hier sind wieder eure hippen Podcast-Leute mit tollen Themen. Yes. Du, Ja, herein, ja. ja, nach dir. Wir gewöhnen uns jetzt langsam wieder an Telefon und wenn wir uns dran gewöhnt haben, ist die Folge vorbei. Ist doch schön. Finde ich Genau. gut. Ich freue mich jetzt, dass es jetzt losgeht. Und jetzt, wie geht's? Hallo, was passiert? Was läuft? Du, ich hatte heute kein Telefonat und kein Videocall, deswegen freue ich mich tatsächlich, dich zu sprechen. Nicht, weil ich Hast du. Calls vermisst hätte, sondern einfach nur, weil ich heute noch nicht viel quatschen musste. Ich habe mir sogar zur Feier des Abends ein Stubbi Bitburger aufgemacht. Ah ja. Trinkst du auch aus. Also, ich habe mir jetzt angewöhnt, Bier aus Weingläsern zu trinken. Das ist mein neues Ding jetzt. Nee, Macht wenn man Spaß. da ich jetzt wieder den Jogginghosen-Lifestyle komplett fahre, trinke ich auch Bier wieder aus der Flasche. Wieder aus der Flasche. Ich Wieder, hab's ja. mir aus der Dose in ein Weinglas geschickt, geschenkt. Und Wow. geschickt. Ja, das ist mein neues Ding jetzt. Ja, das ist so Bohemian Punk. Der böhmische Punk. Ja, Prunk. Prunk, Prunk. Ja, du, Wie. wollen wir unser Thema einführen? Diesmal habe ich dir vorgeschlagen irgendwie, weil wir tatsächlich nicht traditionell irgendwie ein Thema hatten, was uns mit der ersten Folge verbindet, sondern da dieser alte verrückte Mann uns vielleicht auch noch mal ein paar Probleme machen wird in den nächsten Monaten, weil er noch immer die Atomwaffencodes hat und eigentlich überall hinfeuern kann, sollte man ein bisschen aufpassen. Aber ich dachte mir, Über wen redest du denn? über den orangen Mann aus den USA, über Donald Ach, Trump. der Donald Genau. J. Ja, letztes Mal Trump. war ja die Wahl, da war er nur Teil der Folge, also eine Hälfte von beiden. Ha, da war wieder der Witz, hast du gemerkt? Den hast du letztes Mal gemacht. Er war nur ein Biden, Teil von beiden. ja. Habe ich den gemacht, aber nicht mit Absicht. Nee, du hast ihn extra auch schon so schlecht eingeführt, wie ich ihn jetzt gerade eingeführt habe. Okay. Deswegen, genau. Und dann dachte ich mir, man kann ja nochmal so die schönsten Momente von Donald Trump in seiner Amtszeit. Und mit schönen Momenten meine ich tatsächlich eher so welche, wo man ein bisschen kichern musste, irgendwie. Ja, Reflektieren. her damit, Ja. her damit. Ich habe mir keine ausgesucht, weil mir ist kein schöner eingefallen. Ha. Aber fällt dir ein peinlicher, relativ lustiger direkt ein? Der ist bestimmt nämlich dann auch auf meiner Liste. Nee, so aus dem Schießgewehr jetzt nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal drei kleine, die ich sehr lustig fand tatsächlich. Und das erste ist tatsächlich ein Tipp für YouTube, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt. Schaut mal einfach nach Videos, wo Donald Trump die amerikanische Flagge umarmt. Oh ja, das ist sehr schön. Das habe ich auch mal gesehen. Das macht er häufig sogar und er kuschelt richtig mit der Flagge. Also so als, ich glaube, so viel Liebe bekommt weder Melania noch seine Söhne, vielleicht Ivanka, aber sonst bekommt niemand so viel Liebe wie die amerikanische Flagge von Donald Trump. Ja, wahrscheinlich kriegt er wenig körperlichen Kontakt, weil er hält sich ja streng an Covid-Regeln. Das stimmt, Und ja. deshalb kuschelt er halt mit Flaggen. Das ist eigentlich eine ganz gute Technik, um durch diesen harten Winter, diesen körperkontaktlosen Winter zu kommen. Ja, aber was ist denn deine Erklärung, warum er das schon immer tut? Der wusste schon vorher von diesem Virus, Ah ja, stimmt. glaube ich. Das ist wieder eine weniger lustige Sache. Er wusste das früh, stimmt ja? Sogar. Ja, das ist nicht mein Witz. Ja. Das ist das Traurige dran. Ja, ich glaube auch, dass auch die Gefahr, wenn man an die lustig peinlichen Momente von Donald Trump denkt, dann ist man immer ganz nah. Ich habe auch am Ende der Folge, kleiner Spoiler, einen richtigen Downer noch. Den machen wir aber ganz am Ende. Soll ich noch einen rauspfeffern? Ja, her damit. Eingefallen ist. Als er Tim Cook von Apple als Tim Apple bezeichnet hat und dann nachträglich gesagt hatte, dass er eine sehr effiziente Sprache von ihm ist, weil er natürlich gemeint hat, Tim von Apple und nicht Tim Apple. Tim Apple. Im Apple. Ja gut, mochte vielleicht, ich auch. Vielleicht, ich meine, Tim Apple hat Apple erfunden, so wie, was weiß ich, Carl Benz den Mercedes-Benz erfunden hat. Oder ja, genau. Bertha Benz. Oder wie Rolf Taschenrechner den Taschenrechner erfunden hat. Rolf Taschenrechner, den kennt man. Den kennt man. Oder Elon Tesla kennt man ja auch. Elon Tesla. Chad Musker. Ja. War schön. Fand ich auch schön. Also der auch sofort, also Trump war ja auch immer und ist auch noch immer so, dass er eigentlich ist wie so ein Achtklässler, der tatsächlich eine Klassenarbeit total verhauen hat, aber sich zu Hause Begründungen ausdenkt, warum wer anders schuld ist. So. Ja, das ist, so kennt man ihn. So lieben wir unseren Donny. Liebten wir Donny. Ich finde ganz schön, immer von Donald Trump jetzt in der Vergangenheitsform zu reden. Vielleicht sollten wir das durchziehen für unsere kleine Katzenwäsche. So als wäre er gerade gestorben. Vielleicht stirbt er ja in den nächsten 4 Stunden. Dann sind wir top aktuell. Stimmt, ja. Ja, letztes Mal haben wir innerhalb von Aufnahme bis Veröffentlichung waren es unter 4 Stunden. Das gab es ja noch nie in der ganzen Podcast-Geschichte, also weltweit. Ja, ja, also wir sind Rekordhalter. Genau, Donald Trump muss sich jetzt beeilen mit Sterben. So bis 22 Uhr sollte er tot sein. Wenn nicht, ja, sind wir beleidigt. Vor allen Dingen haben wir ja auch Freitag den 13., da kann ja alles passieren. Ja, stimmt. Ja. Warum eigentlich? Was hat es auf sich mit diesem Freitag, dem 13.? Ich glaube, dass die Zahl, woher der Freitag kommt, ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ich habe auf jeden Fall schon mal die 13. Sitzreihe hier in meinem Wohnzimmer rausgerissen. Ich dachte, du hast dich vorbereitet auf diesen Podcast. Na, ja, jetzt stehe ich wieder dumm da. Naja, ja, danke. Danke, Jean. Dann musst du mir in dieses Briefing-Paper auch reinschreiben, dass du über Freitag den 13. sprechen willst. Ach, kam das nicht durch zu dir? Naja. Nee. Ist ja nicht schlimm. Ich wollte dich jetzt auch nicht so anfahren. Komm mal her. Komm mal her. Ich nehme mich meinen Arm. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. So virtuell fühlt sich da ganz so gut an. Ja, aber auch ein bisschen geil. Ja, ja, man fühlt sich so ein bisschen wie die US-amerikanische Flagge, nachdem Donald Trump sie umarmt hat. So war es auch gerade, dich zu umarmen. Ich habe nämlich mein Mikrofon umarmt. Ach, schön. Ja. Ich habe auch sehr viele Zuschriften bekommen, dass unser Katzenwäscher am Ende dieses Lecken sehr, sehr gut ankam. Ja, dann machen wir jetzt, also da könnt ihr euch schon drauf freuen, in ungefähr 22 Minuten werden wieder Mikrofone, Hände abgeleckt. Ja, gehört einfach jetzt zur Katzenwäsche dabei. Dazu, wo im Internet werden Mikrofone umarmt und Hände abgeleckt? Nirgendwo, außer bei Schaumbad die Katzenwäsche. Das machen wir jetzt auch so lange, wie wir früher immer so getan haben, als würden wir bei unseren regulären Folgen in der Wanne sitzen. Ach so, ach ja, ja, stimmt, wir sitzen natürlich in der Wanne. Genau, genau. Und jetzt, jetzt ist ja Katzenwäsche. Jetzt waschen wir uns auch am Ende. Ja, genau. Wenn alles vorbei ist, wenn man sich wieder gegenseitig ablecken darf. Dann machen wir das mal. Dann will ich dich mal richtig schön von oben bis unten durch ablecken. Das ist doch schön, das ist doch gut. Würdest du mir das erlauben? Für die Kunst. Wenn die ganze Sache überstanden ist, dann können wir das gerne tun. Zur Feier des Jahres. Ja, das wird cool. Da freue ich mich drauf. Ich hatte mich vorbereitet auf, also ich habe ja die ganze letzte Woche habe ich CNN gebinged und war total im Donald-Fieber oder im Biden-Fieber oder was weiß ich, Amerika-Wahlfieber. Diese Woche habe ich die ganze Woche. Genau. Diese Woche habe ich die ganze Woche SWR gebinged. Und es kam kaum Berichterstattung über die Bürgermeisterwahl in Stuttgart. Leider nur ein bisschen. Keine 24 Stunden am Tag. Ja, aber ist ja auch ein bisschen vergleichbar. Wir haben auch noch immer kein Ergebnis, weil wir nochmal wählen müssen. Ja, aber da war es vorher schon klar, dass es der CDU-Dulli hat irgendwie 30%, alle Ökosozialen haben um die 15%. Ja, und wird wieder viel gegockelt und die einzige Person, die zurückzieht, ist die Frau, weil sie da keine Lust mehr drauf hat. Das ist auch sehr schade. Ja, es ist also, ein beschissener Albtraum. Tatsächlich nur aus einer Geschlechterperspektive, von jungen Karrieristen über Idealisten bis zu alten Konservativen, du sagst es weiter gegockelt. Aus deiner Perspektive als junge Frau. Nee, aber ich habe, das war mein erster Gedanke, der dazu kam. Ja, mein erster damit Gedanke. Damit sind wir wieder bei den Gockeln in den USA. Ja. Ja, apropos Frau, Amt gewählt, bla bla bla. Hier diese, wie heißt die, Kamala Harris? Ja. Rat mal, wie der vor, also ich habe dann recherchiert über diese Frau, dann die Eltern, die Namen der Eltern. Rat mal, wie der Vater mit Vornamen heißt. Also er hat einen Vornamen und dann so einen Buchstaben, wie die Amerikaner das so haben. Okay. Rate mal bitte. Schwer zu raten. Ja, ist ganz witzig. Malcolm X. Nee, Donald J. Nicht wirklich. Der Vater von Kamala Harris heißt Donald J. Harris. Das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig. Ja, kannst wieder aufstehen und dich auf deinen Stuhl setzen, weil du bist wahrscheinlich gerade runtergefallen, weil es so lustig ist. Nee, ich stehe einfach nur. Also ich bin nicht hingefallen, weil es so lustig war, sondern ich bin aufgestanden. Aufgestanden also, vor genau. Lustigkeit. Ja, nicht Roffel, sondern Roffs irgendwie mit ein paar S mehr wegen Standing. Ross, warte mal. Ja. Rolling on the... Nee. Ja, ich roll ja nochmals. Du rollst also, nicht auf. Rollst nicht Gott. Auf. Rolling in the... Nee. Rocking in the air, laughing... Laughing... Laughing in the air. Schreibt es euch selber mal zusammen, das Akronym. So. Ist auch egal. Ja. Aber das spannt ja schön den Bogen. Ich muss mich auch noch korrigieren tatsächlich, weil sie hat gar keine Hispanic-Wurzeln, sondern sie hat schwarze Wurzeln. Also, ja, Mutter ist, wie war das? Mutter aus Indien, Vater aus, also afrikanisch eingewandert. Genau, ja, so ungefähr. Also meine Hispanic war auf jeden Fall falsch. Ja, da weil der Vater kommt aber aus Jamaika. Ja, Mann. Und genau. Jamaika ist ja irgendwie auch Hispanic. Komm, Karibik, das ist alles irgendwie Spanisch. Ja, ich finde auch schön, wenn man sofort so ein, deswegen habe ich selbst über meinen Witz gelacht, sofort einen Stereotypen-Witz rausgehauen. Weißt du, ja, Mann. Mhm. Ja. Deshalb habe ich extra nicht gelacht. Ja, danke. Ich bin wie der Gentleman des Podcasts. Nee, ich adaptiere einfach fremden Humor. Genau, also ich wollte Gentleman ich, nein, dieser. Entschuldigung. Ich wollte dich. Wir reden jetzt immer gleich. Wir reden jetzt immer gleich. Ja, aber bei mir war bewusst, dass ich das mache. Nee, ich habe extra nicht gedacht, um dich dumm dastehen zu lassen. Ja, so. Und deswegen habe ich dir jetzt die ganze Zeit reingequatscht. So bin ich, so ein guter Freund bin ich. Gut, dass wir nicht befreundet sind, sondern Arbeitskollegen. Ja, wenn du Freunde sprechen willst, dann ruf ihn anders für eine halbe Stunde an. Ja, mit Freunden soll man sich ja auch gerade nicht keine Zeit keine verbringen. Arbeitsbeziehung. Genau. Ja, cool. Möchtest du noch einen Trumpy, wo wir eben bei Donald J. waren? Unbedingt. Dafür bin ich gekommen. Dafür bin ich aus der Wanne aufgestanden. Kannst du dich an die Pressekonferenz am Anfang zu Corona-Zeiten erinnern, wo Donald Trump tatsächlich eine halbe Stunde, nee, so lang war es nicht, aber war gefühlt eine halbe Stunde, darüber lamentiert hat, wie raffiniert dieser Virus ist, weil er sich nicht von Antibiotika bekämpfen lässt? Raffiniert? Ja, also er hat wurde kurz vorher gebrieft und hat dann erfahren tatsächlich, dass dieser Virus nicht mit Antibiotika bekämpft werden kann und fand das eine wahnsinnige Neuigkeit. Er hat nicht mitbekommen, dass so gut wie gar kein Virus mit Antibiotika bekämpft werden kann. Ja gut, woher soll der das wissen? Gar keiner. Ja. Aber darüber hat er sehr lange geredet. Das war sehr schön. Die Fachleute, die daneben sitzen, fühlten sich sehr unwohl. Ja, das kann ich mich gut dran erinnern, wie dann im Hintergrund diese, als Fauci sich ins Gesicht gefasst hat. Also der hat sich halt Facepalm gemacht im Hintergrund. Ja, aber das waren, glaube ich, diese Don't touch your face. Oder? Ja, genau. Und ich meine, er sagt immer, bitte fasst euch nicht ins Gesicht und so weiter. Aber selbst da musste Forgy musste sich ins Gesicht fassen in dem Moment. Weil, ja, ging halt nicht anders. Wie soll man das anders aushalten, ja? Hoffentlich hat Forgy seine Hände desinfiziert gehabt. Ihr? Ja, mit Sicherheit, klar. Forgy ist ein Zauber. Was ist Forgy? Hä? Was ist Forgy? Forgy ist der Drosten von Amerika. Ich weiß, aber klingt wie so ein lustiges, kennst du noch die Furbies? Ja. Weißt du, diese Kuscheltiere? Oder aber auch, wie heißt nochmal hier, Furgy oder wie heißt die? Tamagotchi. Tamagotchi, ja. Nee, die Frau von Prinz Charles, wie heißt die nochmal? Furgy, oder? Nee, das war die von Black Eyed Peas. Ah, ja, stimmt. Wie heißt die Frau von Prinz Charles? Weiß ich nicht. Weiß ich auch jetzt gerade. Princess Charles? Ja, die Frau von Prinz Charles wird sie, glaube ich, in Großbritannien. Dafür, kurzer Werbeblock, kurz Werbung, für genau solche Fragen einfach mal einen Briten mieten bei randaprit.eu. randaprit.eu. Werbung Ende. Ja, die wüssten Bescheid. Wie die Frau von Prinz Charles heißt. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die heißt irgendwie Katharina oder so, oder? Susanne? Hat die nicht so einen ganz normalen Namen? Ja, weiß ich nicht. Johanna? Ralf? Kabelka. Ralf Kabelka ist die Frau von Prinz Charles. Nee, ich glaube, der Vorname von der Frau von Prinz Charles ist Kabelka. Kabelka. Nee, das ist, du meinst jetzt wieder Kamala Harris, die Tochter von Donald J. Harris. Ah, ja. Die ist Vizepräsidentin der USA bald. Elect, genau. Und auch so, man merkt einfach, was wir für Profis sind, obwohl wir uns nicht sehen, wie wir die Kurve immer wieder zu Donald Trump hinbekommen. Ja. Da sind wir jetzt wieder in den USA. Hey, ich habe sehr viel CNN geguckt letzte Woche, hat mich echt gefesselt, hat richtig Spaß gemacht. Also ich weiß, dass es kompletter Bullshit ist, weil da ist eigentlich nichts passiert. Ja. Aber ich habe ein bisschen verliebt, habe ich mich in diesen Zahlenmann von CNN, der heißt irgendwie John King. Geiler Typ. Der hat noch so einen komischen irischen Akzent drin, also so einen Boston-Akzent, der ist einfach ein fantastischer Mensch. Also sein Sprachduktus ist sehr sexy. Und ab und zu, da kam ja auch sehr viel Werbung auf CNN. Ich weiß nicht, hast du CNN geguckt in der Zeit? Nee, ich habe kein CNN geguckt, weil ich habe die ganze Zeit nachgeguckt, welchen Zahlenmann du aus Deutschland gemeint hast. Und deswegen habe ich extra die ganze Zeit deutsches Fernsehen geguckt, um dann den Namen Sievers herauszufinden. Mir ist der neulich auch eingefallen und ich wollte ihn schon reinbrüllen ins Mikrofon. Jörg Schönborn heißt der, glaube ich. Jörg Schönborn, ja. So in der Art. Stimmt. Ja, das ist der Wahltyp vom ARD. Und Sievers habe ich letztes Mal schon gesagt. Und dann bin ich über Jörg Schönborn gestolpert, aber ich wusste nicht mehr, welchen du meinst. Also doppelter Fail. Welchen Jörg Schönborn? Wer die zwei Folgen hintereinander hört, wird auf jeden Fall uns für dumm halten, zu Recht. Sind wir auch. Wir sind komplett verblödete Vollidioten. That's Entertainment. Von 4. So läuft Entertainment, Leute. Wofür steht eigentlich... Naja, lass uns erstmal das besprechen. Also, da kam sehr viel Werbung in CNN. Und dann habe ich tatsächlich immer mal zu den Fox News rübergeschaltet. Mhm. Aus Interesse. So wie du jeden Tag die Bild-Zeitung liest, aus Interesse. Nee. Nee, tust aber du gar egal. Nicht. Ja. Und das ist ganz witzig, der Kontrast. Es ist schon echt eine gute Show. Also ich empfehle euch, guckt mal Fox News. Macht Spaß. Wenn ihr ein bisschen intelligent, nicht so wie wir, wenn ihr ein bisschen reflektiert damit umgehen könnt. Fox News, richtig geil. Also kompletter Rechtsaußenscheiß. Ja, aber... Und die nennen sich Journalisten. Ja. Ich glaube, so darf sich jeder nennen. Ja, stimmt, ja. Ich habe auch einen Presseausweis. Das ist schön. Ja. Ja. Also das halt, wie leicht man an scheiß Presseausweise kommt. Ja, aber früher hattest du damit ja, tatsächlich früher musstest du ja nur mit deinem Presseausweis wedeln und du bist überall kostenlos reingekommen. Mhm. Das haben die Veranstalter mittlerweile gecheckt, dass das nichts heißt, Presseausweis. Also Veranstalter sind schlaue Menschen. Ja, und hoffentlich auch noch nach diesem Virus alle. Da. Ja. Haha, selber schuld, hättet ihr euch halt mal einen ordentlichen Job gesucht. Ja, so wie Friedrich Merz oder so. Ja, genau. Ja, genau. Ihr Trottel. Genau, und bei Fox News. Du, wenn du jetzt auf der Veranstaltungsbranche noch zu diesen Zeiten rumhackst, dann hast mir jetzt bitte nur an Peter von Schombardi at schaumbad.de. Bitte nicht an mich oder an unsere Infoadresse. Genau, ihr Loser. Ganz, schreibt ganz mir wichtig. Doch. Ich antworte euch Losern bestimmt. Weil ich habe ein Interesse an eurer Branche. Peter ist halt einfach in seinem Elfenbeinturm des Podcastens gefangen. Im Elfenbeinstudio. Dieses miese Schwein. So, Schärfe. Auf jeden Fall, diese Fox-Moderatorin hat sich mehrfach versprochen und Hillary Clinton immer Hillary Clit genannt. Das fand ich, weiß ich nicht. War das Provokation? Mit oder? Sicherheit, oder? Also okay. Hat schon so, die haben jetzt auch nicht gekichert oder so. Es ist ja jetzt so, dass der Name Clinton so unbekannt in den USA ist. Ich meine mich zu erinnern, die hatten sogar mal einen Präsidenten, der ihr Mann war, der ähnlich, wenn nicht sogar gleich hieß. Ja. Also auch Hillary Clinton. Der hieß Bill ist ja die Kurzform von Hillary. Der hieß Bill Clit. Bill Clit. Bill Clit, Opus. Nee, was? Was habe ich gerade gesagt? Genau, Hillary Clit. Finde ich einen guten Namen für eine. Also ich hoffe, die nächste Präsidentin heißt Hillary Clit. Ja, wir drücken den USA die Daumen. Ja. Ja. Eines Tages wird auch mal eine Clit-Präsidentin. Hillary sein. Genau. Oh Gott. Cool. mehr Clit-typisches Gesicht nicht, deswegen wahrscheinlich auch eben schon mein emotionaler Ausbruch. Was ist eigentlich der Plural von Klitoris? Klitaria. Mhm. Echt? Klitorie oder Klitorisse? Klitoren? Ah, vielleicht könnten wir da mal nachschauen, um unsere Kategorie, wenn wir wieder eine richtige Folge machen. Der hässliche Plural. Der hässliche Plural. Ja, perfektes Wort. Ist ein ganz guter, ich ahne, da kommt ein guter Plural bei raus. Ja, aber da sieht man mal, wie viel Ahnung wir von Klitora haben. Ja. Nicht viel. Ich habe noch nie eine gesehen. Das kann's gar nicht, kann gar nicht sein, dass es das gibt überhaupt. Ja. Apropos sehen. Noch eine schöne Donald-Trump-Aktion. Oh. Als die Sonnenfinsternis in den USA war, zum ersten Mal nach 99 Jahren, stand er mit Melania und Familie vom Weißen Haus und alle hatten natürlich so eine Sonnenschutzbrille an, Sonnenfinsternisbrille. Warte, darf ich raten? Darf ich raten, was er anhatte? Ja. Ein Mundschutz. Nee. Na. War vor Corona tatsächlich. Also was hatte er in seinem Gesicht, um die Sonnenfinsternis zu betrachten? Eine Apfelsine? Nee. Ein gar Apfel? Nichts. Gar nichts. Er hat einfach ohne Brille in die Sonne geschaut. Sachen, die eigentlich jedes Kleinkind weiß, die man tun sollte. Hat er wohl relativ lange in die Sonne geschaut. Ja, big fucking surprise. Schlaumeier Donald. Ja, ich brauche keine Brille. Wahrscheinlich noch so beim Rausgehen, Melania so, Donald, willst du die Brille mal nehmen? Oder ich brauche keine Brille. Ich sehe das auch so. Ja, ich habe die Sonne schon mal gesehen. Ich werde sie auch jetzt sehen. Die verfinstert sich doch. Die ist doch gar nicht mehr da. Oh Gott. Naja, gut, das haben wir jetzt geschafft, diesen Dulli. Ja, aber eine schöne Erinnerung habe ich noch. Ja, eine schöne. Erinnerst ja? du dich noch an den schönen Tweet, dass despite the constant of press, Coffee Fee. Ja, herrlich, herrlich. Coffee Fee. Coffee Fee. Die Welt rätselte, was hat er gemeint? Wurde nie aufgeklärt, glaube ich, tatsächlich. Ja, ist bei mir, also bei der Arbeit auch schon so ein geflügeltes Wort geworden, wenn Vorgesetzte, ich habe einen Vorgesetzten, der auch gerne solche Typos drin hatte in seinen E-Mails. Und wir schreiben dann auch immer noch Coffee Fee zurück. Okay. Ja. Es ist so geil. Ja, Coffee Fee. Immerhin hat er ein neues Wort erschaffen in seiner Präsidentenzeit. Also es wird sicher öfter benutzt als Coverage. Coffee Fee. Googelt mal Coffee Fee und googelt mal das Wort Coverage. Was hat mehr Hits? Ich tippe auch auf Kaffeefe. Kaffeefe. Ja. Dann habe ich noch eine schöne Anekdote tatsächlich, dass Trump sich, er hatte ein paar Wirtschaftsberater da und so, und dann waren die Chinesen auch zu Gast und sie wollten ein paar Verträge eigentlich auch machen und die heißen halt einfach Absichtserklärungen halt. Bist du blöd, du hast dich gerade versprochen, so wie Donald Trump einmal in diesem Tweet. Ja. Der hat sich aber vertippt und hat, an wie viele Millionen Follower hat er? Weiß ich nicht, 100? Ja, glaub schon. Also haben wir mehr Zuhörer. Ah, dann bin ich der Peinliche. Naja, ich lasse es sein. Jedenfalls wollte er dann nicht unterzeichnen, weil das ja keine Verträge wären, diese Absichtserklärung. Ja. Woraufhin er tatsächlich, der Berater gemeint hat, das sind Verträge, die heißen nur so. Und dann haben sie sich gestritten und ab da durfte dieser Typ Absichtserklärung nicht mehr Absichtserklärung nennen, auch wenn definitiv welche waren, sondern hat sie dann immer Contracts genannt. Ja, ist echt wie so ein kleiner Scheißjunge einfach. Ja. Furchtbar. 88,9 Millionen Follower. Ja, siehst du mal. Fast so viel, wie wir Hörer haben. Ja. Und er, da sind die Hörerinnen noch gar nicht mitgerechnet. Er selbst folgt 50 Leuten. Das passt auch so gut. Das ist so wie wir eigentlich. Also ich habe 50 Leute folge ich und 90 Millionen folgen uns. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Oder andersrum. Vielleicht sind wir Donald J. Prüm. Donald J. Schaumbadi. Ja, ist deine Tochter Vizepräsidentin von den Vereinigten Staaten von Amerika? Meine Tochter? Ja. Nee, aber die würde vielleicht bald. Ja, hoffen wir es. Ja. Darf eigentlich eine, da gibt es doch diese Regel mit, man darf nur Präsident werden, wenn man in Amerika geboren ist. Darf man Vizepräsidentin werden oder Präsident? Ich glaube, da gelten die gleichen Regeln, weil ja die Vizes ja schon bereitstehen, richtig, dann Präsident richtig. Zu werden. Ja. Also sobald der Präsident ja irgendwie verhindert ist, sind sie ja faktisch Präsident. Oder wenn er halt stirbt, weil er über 100 ist, so wie Joe Biden. Ja, sagen wir mal so, das ist nicht sehr, also das ist nicht unrealistisch, dieses Szenario, ne? Ja. Genau, ja. Aber ich meine, wegen dieser Diskussion hat man ja auch eigentlich, ist Donald Trump ja überhaupt entstanden, weil er ja immer bei Obama angezweifelt hat, der US-Amerikaner ist. Und dann hat Obama ihn doch mal so ganz fies auf einer Wohltätigkeitsskala fertig gemacht. Ja, und genau, bei diesem Verdacht, dass Donald Trump da gesagt hat, so jetzt zeige ich dir, jetzt werde ich Präsident. Also im Endeffekt ist Obama schuld an Trump. Kann man jetzt nachträglich so in die Geschichtsbücher schreiben. Ja, danke Obama. Und ich bin tatsächlich dafür verantwortlich, dass Trump nicht gewonnen hat. Also wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, es war mein Ghost-Shit, der das nochmal rumgerissen hat. Stimmt, ja. Also schickt Peter mal ein paar Pralinchen in den Stuttgarter Westen. Genau. Also wirklich, ja. Pennsylvania flipped from red to blue nach meinem Stuhlgang. Ja. Ja, und Pennsylvania ist auch mein Staat. Also ihr könnt euch wirklich bei mir bedanken. Pennsylvania ist ja meine Heimat. Ja. Peter Sylvania heißt es ja auch. Ja, nach mir ist es Peter, benannt. Peter Sylvania hieß es ja lange Zeit. Und dann haben sie gemerkt, Zungenbrecher, machen wir Pennsylvania. Ja. Aber der PE ist noch von dir. Ja, genau. Ja. Du hast noch eine traurige Geschichte, hast du gesagt. Oder eine traurige, aber ich finde sie wirklich schockierend, tatsächlich, wie man so unsensibel sein kann. Und zwar war Trump ja relativ früh in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Mhm. Tatsächlich. Und da gibt es ja ein Foto von seinem Gästebucheintrag da. Und das ist einfach an Pietätlosigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Wie oft hat er das Wort beautiful benutzt? Nein, ich habe den Wortlaut tatsächlich hier. Ja, ich will noch einmal rein. We had a beautiful Holocaust. So in der Art? Es war nicht so World War II mäßig, aber es ist tatsächlich, also wenn du bei einer Gedenkstätte wärst, würdest du diese Wörter nicht ins Gästebuch schreiben. Ich lese sie einfach vor. Ja, bitte. It is a great honor to be here with all of my friends. Also er hat all seine Freunde mitgenommen. Oh Gott, ja. So amazing, Sternchen will never forget. Ja, Gebart. Amazing, ja. Ja, ja, auch tatsächlich, du bist in der Gedenkstätte eines der schlimmen Menschheitsverbrechen, wenn nicht sogar das Schlimmste, und schreibst einfach nur rein, dass du mit deinen Kumpels da warst und dass du eine hervorragende, großartige Zeit hattest. Ja, weiß nicht. Ja. Ja. Kann aber auch einfach very impressive heißen. Ich habe amazing gerade, ich weiß natürlich, was amazing heißt, ich wollte nur die genaue Übersetzung, oder kann auch very impressive heißen. Ja, aber... Causing great surprise or wonder. Astonishing. Vergleiche den Kniefall von Willy Brandt mit dem Gästebucheintrag von Donald Trump. Schon klar, und ja. Du ja. siehst, welcher Mensch Donald Trump ist. Ja. Naja. Ja, vielleicht war er auch einfach besoffen. Vielleicht war er einfach besoffen, genau wie Willy Brandt damals. Und dann kann er ja nichts dafür. Stimmt, dieses Gerücht versuchst du ja noch immer zu verbreiten. Naja. Ja. Ich sehe dein spitzbübiges Gesicht wieder nicht. Aber ich würde sagen, wir lecken uns raus, oder? Wir lecken uns raus. Bevor wir noch zu lang werden. Ich würde gerne nochmal dein spitzbübiges Gesicht sehen. Ich freue mich schon, wenn wir wieder eine Folge face-to-face aufnehmen können. Ja, in 6 Monaten vielleicht. Ja. Bitter Gesicht zu Spitzbubengesicht oder so. Ich sehe dann wahrscheinlich verbittert aus. Das wird jetzt mein neues Ding. Verbittert aussehen? Ja. Okay. Aber ich wasche mir das jetzt aus meinem Gesicht raus. Mit einer kleinen Katzenwäsche. Ja, ich versuche auch mal meine Stirn zu lecken jetzt. Okay, ich cool. Ich versuche die Nasenspitze zu erreichen. Ich spuck mir in die Hand und reibe es auf meiner Stirn rum. Das mache ich jetzt. Sehr schön. Alles klar. Cool. Also dann viel Spaß beim... Bis nächstes Mal. Adios. Ja, gibt demnächst bestimmt wieder eine Katzenwäsche. Genau. Ciao, ciao.